Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. This man does not read, does not listen. Dieser Mann liest nichts und hört nicht zu. Niemandsland, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Liebe Freunde und Hörerinnen, Freundinnen und Hörer, seien Sie willkommen im Niemandsland im neuen Jahr 2018. Wir wollen versuchen, Ihnen auch in diesem Jahr wieder jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr gutes, unterhaltsames, kritisches und unabhängiges Radio zu bieten. Niemandsland ist Teil des freien Radiosenders Contrabanda FM in Barcelona. Wir sind basisdemokratisch, nicht kommerziell und selbst finanziert. Und natürlich absolut unabhängig. Ein Luxus in diesen Zeiten der Abhängigkeiten. Für 2018 wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern und uns natürlich, Ihnen allen, neben Glück, Geld und Gesundheit, bessere, menschlichere, gerechtere politische und soziale Verhältnisse. Wir wünschen Ihnen und uns Mut zum Streiten, Kämpfen und Widersprechen. Dabei wollen wir aber auch Spaß und Lebensfreude haben. Denn diese Welt muss verändert werden, und zwar schnell. Denn andernfalls wird sie verschwinden, und zwar schnell. Also hoch die Tassen auf ein neues Jahr voller Wunder. Stoppen wir gemeinsam den Rechtsruck, der so unverschämt und bedrohlich durch Europa geht. Stürzen wir die Verhältnisse, schaffen wir den Kapitalismus ab. Hoch die Flaschen auf ein Jahr voller gerechter Löhne, sozialer Errungenschaften, guter Taten. Hoch die Gläser auf ein Jahr voller Kultur. Ein neues Jahr mit guten Büchern, anregenden Debatten und Unterhaltungen, aufregenden Filmen und natürlich schwungvoller Musik, die die Verhältnisse zum Tanzen bringt. Willkommen im Niemandsland, willkommen in einer Welt ohne Grenzen und Mauern, willkommen im Radio. Thank you. Beginnen möchte ich die neue Jahrsendung mit viel Musik. Ein Album, das ich schon seit langer, langer Zeit vorstellen wollte, ist das Album von Niedeckens Bab Lebenslänglich. Das erste, was man wahrnimmt bei diesem Album, sind natürlich der Titel und das Cover, Lebenslänglich. Niedeckens Bab wartet gleich mit einem Begriff auf, der die erste Assoziation auch optisch bestätigt. Man sieht also Wolfgang Niedecken auf einem Polizeifoto, Name Niedecken, Vorname Wolfgang, Beruf Sänger. Und er guckt da doch relativ böse in die Polizeikamera. Dennoch sind auch andere Ideen denkbar. Musiker, Literaten und Künstler sind ja in einer privilegierten Position und können bis zum Lebensende, also lebenslänglich, ihrer künstlerischen Leidenschaft nachgehen. Niedeckens Bab tritt da in voller Besetzung auf. Der Titel ist das eine und schnell gecheckt, doch jetzt kommt das eigentlich Wichtige und Spannende. Die Musik, das Repertoire, 40 Jahre Bab. Da kommt einiges an Stoff für ein relevantes Album zusammen. Zudem ist es das erste Studioalbum der Band seit 5 Jahren. Wie gesagt, erschienen im Frühjahr 2016. Lebenslänglich ist ein Rückblick auf 40 Jahre Bab und enthält 14 großartige, facettenreiche Songs. So viel kann ich schon mal verraten, von denen ich im Laufe der Sendung einige vorstellen möchte. Songs voller scharfer Beobachtungen, politischer Statements, humorvoller Geschichten und persönlicher Geständnisse. Der erste Titel heißt Alles relativ. Der erste Song erinnert an Bob Dylan und besingt Niedeckens Erfahrungen als blonder Junge in der Kölner Südstadt, der in der Jugend zum zornigen jungen Mann wird und erst mit zunehmendem Alter die Erkenntnis gewinnt, dass die Dinge im Leben relativ sind. Er beginnt mit einer gezupften Akustikgitarre, der schließlich Drums, Elektrogitarre und Orgel folgen, wobei der Song noch eine Steigerung durch die Dylaneske Mundharmonika erfährt. Ein schöner Einstieg in das Album. Los geht's. Niedeckens Bab, Alles relativ. Ich war behütet und verwöhnt. Im 6. Jahr am Kreische Bach ward noch verjöhnt. Sie schwimmt zu Lure, anzuteste, unschuldig, kindlich und naiv. Ja, auf kein Einstein damals war nix relativ. So ziemlich jede Warnung ging ganz einfach in der Wind, beziehungsweise dahin, wo die Angepasste sind. Der junge Mann war zornig, doch ein Singer, Fantasie, war alles möglich, jedenfalls war nix relativ. Hattet gut gemeint, jung machet beste Truss. Und dat muss er glücklich wede, eigentlich nix muss. Einiges hätt ihn jaue, manches ging auch schief. In einem schlauen Buch stund alles relativ. Drüber neu dach, trotz viel zu viel Physik. So ja, bis jetzt kapiert, obwohl Mathematik ja eigentlich ganz logisch sein soll, sinnfach oder nie. Danach war wenn dann alles relativ. Die nächsten 4 Jahrzehnte war ich ständig unterwegs. Was ist der Ort, wo der Gaukler sich Erfahrung wählt? Die Jode wie die Schlechte, alle maßlos, intensiv. Oft klinget wie ne Trost, wenn der X alles wäre relativ. verlassene, bald schließlich alles fließt. Der Schmerz, die Sehnsucht und die Angst sind relativ. Da reißt der Zivilisation wie dünner Dach für Dach. Der Handschlag ist längst wie dir wert als Hirnescheißvertrag. Die Trittbrettfahrer triumphieren und mir war doch gut. Dann ist die Mimi-Welt mit mir noch in der Zone. Alles andere tatsächlich relativ. Alles relativ. Alles relativ. Ja, im Rheinland, da wird der beste Rock gemacht in Deutschland, meiner Meinung nach. Die anderen Musikrichtungen sind meinetwegen in Stuttgart die Nummer 1 oder in Berlin oder in Hamburg. Aber Kölschrock, den gibt's nur in Kölle. Tolle Nummer, toller Auftakttitel für das Album Lebenslänglich von Nedekens Bab. Alles relativ. Der zweite Titel in diesem Album, den möchte ich auch noch spielen, bevor wir dann das Thema Geschichte angehen. Heute gibt es ein neues Kapitel zum Thema Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Mittlerweile schon der 60. Teil. Gut, der nächste Song heißt Absurdistan. Absurdistan liefert Zitate aus der aktuellen politischen Realität. Die Auseinandersetzung mit dem Aktuellen, mit der Politik hat Niedecken und Habenbab nie gescheut. Nun sind folgende Themen an der Reihe: Flüchtlingskrise, Terrorismus, Umweltverschmutzung, und Bab rechnet mit den Sünden der Gegenwart ab. Wir alle wissen, und Bab macht es ganz klar, wegschauen ist nicht mehr möglich. Die bluesige Gitarre, dazu der Chorgesang Kyrie Eleison, eingebettet in Rockmusik, tja, ein etwas anderer, ein wundervoller Protestsong. Hier ist er. Absurdistan von Bab, von dem Album Lebenslänglich. Fakten einfach ignorieren. nichts hör, wegklur und verdrängen und resignier. Es ist geil, sind kein Rezepte, im Gegenteil. Mal leben all hier, ob dein Planet, mal kriegen all mit, warte ja fehlt. Auf unserer Reise durch Absurdistan, auf der globalen Geisterbahn, im kollektiven Größenwahn. Keiner weiß, wie lang die Reiche Halle und ob man mit Zins und Zinseszins bezahlt. Viel zu lange haben wir alle akzeptiert, dass man Fakten einfach zucken zu, als ob nichts wird, wegklurren und verdrängen und resignieren. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wundervoller Titel. Absurdistan. Auch wir haben oft das Gefühl, wir leben in Absurdistan, hier in Barcelona, hier in Katalonien und natürlich auch in Europa. Der Herr J. meint es gut mit mir. Der Herrgott meint es gut mit mir ist ein kraftvoller Rocksong mit fetziger Gitarre, mit dem Niedecken augenzwinkernd sein Glück feiert, in einer Band singen zu können, die immer noch kräftig rockt. Mein kleiner Nachbar. So, da ist mir leider was daneben geraten, aber jetzt. Es ist der Titel Nummer 3 des Albums Lebenslänglich. Schlafende Städte, immer noch hellwach, Autobahnen, Tankstelle und Trucks, Leuchtreklame, morgens früh um drei. Gestern ist immer noch nicht vorbei. Und irgendein Ohrwurm kriecht immer noch durchs Hirn. Die tausend und erste Neidlein der Nacht auf Adrenalin. Noch ein Tag, der sich angefühlt hätte wie ein Boch und eine Show mit einer Band, die immer noch rockt, wird mir schrecklich bewusst. Ich bin privilegiert, der Herr Jod meldet Jod mit mir. Schlafende Städte, ich denk drüber noch, ob Helmstedt damals schon aus so ne Wort. Viel Jahrhundert, was hat er gesagt? Blühende Landschaft, was haben wir gelacht? Und dann fällt es mir in, wann ich eh zum nächsten Mal leid. 40 Jahre muss das her sein und ich fand alles nur krank. Gott sei Dank vorbei. Noch ein Tag, der sich angeführt hätte wie ein Bock und eine Show mit einer Band, die immer noch rockt, wird mir schrecklich bewusst. Ich bin privilegiert, der Herr Jörg meinet Jörg mit mir. Den Höck, most of the time, ich hab regelmäßig Schwein. Endlich kann ich nix dafür, der Herr Jörg meinet Jörg mit mir. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 60. Teil. 40.000 Tote bei Teruel. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista. Jahresende 1937. Die Zeit lief gegen die Spanische Republik. Von Monat zu Monat wurden die Nachschublinien dünner. Wenn Juan Negrín die militärische Wende erzwingen wollte, durfte er nicht länger warten. So kam es zur Winterschlacht um Teruel, dem Stalingrad des Spanischen Bürgerkrieges. Teruel, eine mittelalterliche Provinzhauptstadt in Aragonien, fast 1000 Meter über dem Meeresspiegel auf einer Hochebene gelegen, bildete die äußerste Spitze eines Frontkeils, der tief in das republikanische Gebiet hineinragte und wie ein Degen gegen die Küste zielte. Die Stellungen waren hier seit Beginn des Bürgerkrieges unverändert, die gegnerischen Linien relativ dünn besetzt. Die republikanische Führung hatte eine gute Chance, die Front an dieser Stelle einzudrücken, wenn sie alle Kräfte auf Teruel konzentrierte. Am 15. Dezember 1937, bei leichtem Schneetreiben, griffen die Republikaner mit 40.000 Mann an. Sie kamen nur langsam voran. Die Temperatur fiel auf minus 20 Grad, der Schnee lag bald einen Meter hoch. Nach einer Woche schwerer Kämpfe drangen die Republikaner in Teruel ein. Die Stadt wurde von knapp 3.000 Mann unter dem Kommando des Obersten Rey Darkur verteidigt. Sie verschanzten sich in den aus schweren Steinquadern erbauten öffentlichen Gebäuden, der Provinzregierung, der Filiale der Staatsbank, dem Hospital und zwei Klöstern. Die Republikaner mussten Gebäude für Gebäude sturmreif schießen. Erst nach 14-tägigem Gemetzel kapitulierte Rey Darkurt mit den Überlebenden seiner Truppe. Die letzten Leute kamen mit erhobenen Armen aus den Ruinen des Klosters Santa Clara. Über den Trümmern von Teruel wurde die republikanische Trikolore gehisst. Aber die Schlacht von Teruel trat damit erst in ihre blutigste Phase. Franco war nicht bereit, die Niederlage hinzunehmen. Obwohl ihm seine deutschen und italienischen Berater empfahlen, sich lieber auf Madrid zu konzentrieren und das relativ unwichtige Teruel zu vergessen, massierte er alle verfügbaren Kräfte zum Gegenangriff auf die verlorenen Positionen. Am 5. Februar eröffneten über 100 Batterien das Feuer auf die republikanischen Stellungen. Es war die stärkste Artilleriemassierung, die es bisher im spanischen Bürgerkrieg gegeben hatte. Doch den Ausschlag gab die Legion Condor. Sie besaß die absolute Luftüberlegenheit. Unbehindert von gegnerischen Maschinen flogen die Deutschen pausenlos Bombenangriffe gegen die Republikaner. Nach 2 Tagen brach die Front zusammen. Den Durchbruch schaffte der Kavalleriegeneral Monasterio mit einem mörderischen Reiterangriff, der letzten großen Kavallerieattacke, die es in Europa gegeben hat. Francos Truppen kesselten Teruel ein und die Republikaner saßen nun in der gleichen Falle wie zuvor die Nationalen. Unter den Eingeschlossenen befand sich der Divisionskommandeur Valentin González, genannt El Campesino, einer der legendären Haudegen dieses Krieges. Mit einer Handvoll Männer gelang ihm der Ausbruch, aber das Gros der eingeschlossenen Armee musste kapitulieren. 15.000 Mann gingen in Gefangenschaft, 10.000 lagen tot in den Trümmern von Teruel. Insgesamt forderte der 2-monatige Kampf um die Stadt 40.000 Tote auf beiden Seiten. Teruel brach die Kampfkraft der republikanischen Armee. Sie konnte sich von diesem Aderlass nicht mehr erholen. Als Franco nach kurzer Atempause die Offensive fortsetzte, stieß er nur noch auf geringen Widerstand. Am 15. April 1938 erreichten seine Soldaten 170 Kilometer südlich von Barcelona das Mittelmeer. Sie bekreuzigten sich am Strand. Die Republik war damit in 2 Teile zerschnitten, in die nordöstliche Zone um Barcelona und in die Zone Mitte-Süd, an deren Peripherie Madrid lag. Die beiden spanischen Metropolen hatten keine Verbindung mehr miteinander. Die ausländischen Korrespondenten gaben der Republik jetzt höchstens noch ein paar Wochen. Aber sie täuschten sich. Der Krieg dauerte noch ein volles Jahr. Negrín gab nicht auf. Auf Druck der Kommunisten entließ er seinen Kriegsminister und Parteifreund Prieto, den die PCE für die Niederlage verantwortlich machte, und übernahm selbst das Oberkommando. Die internationale Situation kam Negrín noch einmal zu Hilfe. Am 12. März 1938 hatte Hitler Österreich annektiert und damit sein Versprechen gebrochen, die Grenzen des Deutschen Reiches nicht auszuweiten. Eine Welle der Empörung ging durch Europa. In Paris wurde nun ein neuer Krieg gegen Deutschland als unvermeidbar betrachtet. Die Sympathien wendeten sich wieder der Spanischen Republik zu, die seit fast 2 Jahren der faschistischen Aggression standhielt. Es wurde sogar eine direkte Militärintervention Frankreichs erwogen. Negrín flog nach Paris und forderte von Premierminister Léon Blum, der soeben die 2. französische Volksfrontregierung gebildet hatte, wenigstens die Aufhebung des Waffenembargos. Das französische Kabinett stimmte zu. Noch einmal flackerte die Hoffnung in Barcelona auf. Für ein paar kurze Wochen strömte nun frisches Kriegsmaterial, bezahlt mit spanischem Gold, über die Pyrenäengrenze. Die französische Regierung ließ sogar kilometerlang Chausseebäume fällen, um Platz für die Flugzeugtransporter zu schaffen. Doch im Juni 1938, nach dem Sturz Léon Blums, schnappte die Falle wieder zu. Die ewig ängstlichen Briten drängten auf erneute Sperrung der Grenze, um die Achsenmächte nicht noch mehr aufzubringen. Das neue Kriegsmaterial reichte bis zu einer neuen großen Kraftanstrengung der Republik. Im Juli 1938 geschah, womit niemand mehr gerechnet hatte. In einer breit angelegten Offensive überschritt die republikanische Armee den Ebro, um die Verbindung zwischen den getrennten Landesteilen wiederherzustellen. Doch das Drama von Teruel wiederholte sich. Abermals blieb der Angriff stecken, abermals trat Franco zur Gegenoffensive an und zermürbte die republikanischen Truppen in einer Materialschlacht, der sie nichts entgegenzusetzen hatten. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 60. Teil, eine Niemandslandproduktion 2018. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás mi corazón en un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure, una mòbil lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Mittlerweile 10:30 durch. Graue Wolkendecke über der gräflichen Stadt hier in Barcelona und Werner ist auch im Studio. Ich mache mal gerade einen Mikrotest mit ihm und dann werden wir ihn hören. Dann wird er uns erzählen, wie er die Festtage verbracht hat. Einen Moment. Der Mikrotest ist erfolgreich durchgeführt. Willkommen im neuen Jahr 2018, Werner. Hallo, wie geht's? Willkommen, Dede. Willkommen ich selber und willkommen alle, die uns zuhören. Ja, warum hört ihr uns noch zu, auch in diesem neuen Jahr? Ist doch immer das Gleiche. Im alten Jahr, im neuen Jahr, es geht gerade so weiter. Ja. Aber gut, was auch weitergeht, ist, dass sich ganz viele Leute zum 1. Januar, zum neuen Jahr, viele gute Vorsätze machen. Ungefähr die Hälfte, hat man jetzt rausgefunden, der Leute beschließen, irgendwas ab 1. Januar zu tun oder nicht mehr zu tun. Und wie immer funktioniert es natürlich nicht. Ne? Ich meine, oder hast du schon wieder angefangen zu rauchen, Dedi? Das wolltest du doch tun. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ich wollte mehr saufen, mehr rauchen, ich wollte mehr Unsinn reden, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Nichts von dem ist, ja, oder andere, die, wenn, ich gehe jetzt nicht mehr so mal schnell zwischendurch, wenn ich am Kühlschrank vorbeikomme, gucke ich da rein. Und haust dir schnell ein Eisbein rein. Ja, ja. Also die Michelines, die wachsen weiter. Das Arbeitszimmer ist immer noch nicht aufgeräumt. Und auch genauso häufig greifen wir zum iPhone von morgens bis abends. Und also man, ich mache das so. Ich seit vielen Jahren schon tue ich keine guten Vorsätze mehr fassen. Das ist ja unsinnig, ne? Im Grunde. Und jetzt gibt's auch Leute, die haben herausgefunden, dass es schlecht ist, gute Vorsätze zu fassen, weil es ja klar ist, das funktioniert sowieso nicht. Und dann, wenn du es nicht tust, dann hast du hinterher kein schlechtes Gewissen, machst dir keine Selbstvorwürfe. Ne? Und weil sich dadurch viele Leute immer dann selber Stress machen, dann fühlen sie sich als Versager, haben schlechte Laune, wird das Herz belastet, ja. Also ich glaube, es ist besser. Obwohl es gibt vielleicht einen guten Vorsatz, der realisierbar ist, weil das mit mehr Bequemlichkeit auch zu tun hat. Ne? Hast du heute früh geduscht, Dedi? Gestern Abend. Bien, was gestern bien? Abend, bevor weil viele Leute machen das ja. Die duschen sich jeden Tag. Ne? Die große Mehrheit der Leute macht das offenbar so. In den USA, in Europa. Und jetzt haben ein paar Dermatologen rausgefunden in USA, in Hospital Monte Sinai von New York. Und die sagen, wir duschen uns ganz klar zu oft. Und also historisch ist das in den USA noch keine 100 Jahre her, dass die Leute angefangen haben, sich täglich zu duschen. Und Werner, das könnte man geschickt kombinieren mit den vielen Parfümflaschen, die jetzt verschenkt wurden. Die Leute sollten weniger duschen und sich mehr parfümieren, wie am Hofe des Louis XIV. Naja gut, aber das müssen ja nicht so die teuren Parfüme sein, die da in der Werbung angepriesen werden. Ne? Aber jedenfalls sagen die ernsthaft, ne, durch das häufige Duschen wird die Haut trocken, ne? Und es werden auch Bakterien, also Bakterien, die positiv sind, die wir brauchen eigentlich auf der Haut, die werden dann auch eliminiert. Ne? Und es würde also völlig ausreichen, sich alle zwei, drei Tage zu duschen und natürlich keinen Missbrauch treiben mit diesen 100.000 Shampoos und Gels und was da alles gibt. Ein Zehntel davon, was man sich normalerweise da auf die Hand tut oder ins Haar schmiert, reicht völlig. Also wenn wir uns vornehmen, weniger zu duschen, das ist doch realisierbar. Ne? Ja. Gesund ist es auch in dem Sinne, dass jetzt heute regnet es vielleicht ein bisschen und morgen hier in Barcelona, aber Wasser ist knapp. Ne? Auch da könnte man wieder Regentonnen vor die Haustür stellen. No, politisch korrekt Wasser sparen. Ne? Wir wollten das neue Jahr eigentlich sehr optimistisch beginnen. Ich hatte da in meiner Ansprache sehr viele tolle Wünsche geäußert, eingangs. Und wir müssen natürlich auch auf die harten, knallharten Themen zu sprechen kommen. Irgendwann ist die Politik mal wieder dran. Und ich möchte erstmal Thomas Schaaf zitieren. Der hat einmal gesagt, wir haben es mal wieder geschafft, aus einem kontrollierten ein unkontrolliertes Spiel zu machen. Und das schaffen die Politiker ja eigentlich jeden Tag. Musik. Ja, gut. Zu der Geschichte, die jetzt all überall gefeiert wird und wo dann frohe Kinderaugen ihre Geschenke auspacken und die den Gaspar und den Melchior und den Balthasar anstarren, beeindruckt. Ne? Ist halt wie immer nicht so klar, ja, war das so, was ist da wirklich passiert, waren es überhaupt drei, ne? Da gibt es welche Berichte, die sagen, es waren nur zwei, andere sagen wieder, es waren vier, der vierte, der ist allerdings zu spät gekommen nach Bethlehem und kam dann erst rechtzeitig zur Kreuzigung auf Golgatha an, und oder waren es überhaupt Könige, ist auch noch eine Frage, oder sie sind nur aufgetreten wie Könige und im Grunde waren es Magier oder Sterndeuter oder Philosophen. Ja, gut, aber das bringt uns natürlich auch wieder zur Aktualität, weil wir haben ja bis heute, mindestens hier in Spanien, noch ein König, das ist Felipe der Zweite, Monarchie, und da haben wir es schon wieder vorher, spanischer Bürgerkrieg und die Republik wird verteidigt, ne? Und heutzutage wird hier auch eine Republik verteidigt, hier in Katalonien. Man will leider den König nicht abschaffen, sondern sich nur von ihm trennen. Ja, und der hat natürlich auch einen Vater. Die Könige, die haben ja immer viele Kinder. Und sein Vater, der ist gestern übrigens, genau zum 5. Januar, da hat er Geburtstag und ist jetzt 80 Jahre alt geworden, der Gute. Ah, und da fällt mir ein Witz ein, Werner, den habe ich heute Morgen bekommen. Da hieß es, was wünschst du dir denn von den Königen? Antwort, von den Königen. ¿Qué quieres que te traigan los reyes? ¿Que te regalen los reyes? Ja. Antwort, dass sie nicht auf meine Steuergelder skifahren. Ja, ja, das ist ja ein typisch spanisch- bzw. katalanischer Witz. Ja, ja, ne, nur eben, das ist der Unterschied zwischen unseren heutigen Königen und denen damals. Die haben also selbstlos ihr Gold an dieses kleine Baby verschenkt. Da, ne, das würde unseren Königen heute überhaupt nicht einfallen, sowas. Ne. Die fahren gerade Ski damit oder fahren nach Afrika und machen dort Safari und geben so ihr Geld aus. Also zu seinem Geburtstag vom Vater des Königs war aber seine Tochter Christina und ihr Mann Urdangarin nicht dabei. Die machen gerade in Rom Urlaub. So ist dann auch wieder. Ne? Da soll die Familie zusammenfinden an Weihnachten zum Heiligen Dreikönigsfest und dann funktioniert's halt nicht. Sie kommen einfach nicht mehr, die Kinder. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Dich jetzt höre oder sinn und schon stehst du für mir. Und Parker, Stiefel, Mini-Rock und der France-Gall-Frisur. Du hast die ganze Stadt verzückt, Ding Art und Ding Fior. Auf jeden Fall hast du mich schließlich klar gemacht. Meistens unzertrennlich, doch oft auch sonderbar. Und manchmal warst du so ja treu, naja, du warst halt wild. Halb 14 Tag war es vorbei, dann nächste Trauerspiel. Die nächste Songs gingen an dich, die meiste bittersüß. L'amoyance, Melancholie und manche nur. Ich weiß nicht, ob ich jemals mich bei dir bedank für Leidenschaft und Unschuld, Trost und allerhand. Auf jeden Fall hast du mich schließlich klar gemacht. Meistens unzertrennlich, doch oft auch sonderbar. Ich hoffe, du bist glücklich, wo immer du bist. Und auch, dass du mich nicht völlig vergisst. Und endlich haben wir auch mal den jungen Mann hier vor unserem Niemandsland-Mikrofon, der für so viel gute Musik zuständig ist. Ja, ich grüße alle Fans von Niemandsland in Barcelona und wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr und viel Erfolg. Das vergangene Jahr 2017 war kein gutes Jahr für die Pressefreiheit, für die Meinungsfreiheit, für die Redefreiheit und für die Personen, die dafür streiten und fechten. Mehr als 250 Journalisten weltweit sitzen laut einer Medienorganisation im Gefängnis. In der Türkei ist die Zahl der Fälle inzwischen leicht gesunken. Leicht gesunken ist relativ. Die Zahl der weltweit in Haft sitzenden Journalisten hat, einem Bericht zufolge, einen Rekordstand erreicht. 262 Mitarbeiter von Medien saßen Anfang Dezember weltweit hinter Gittern. Das teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ, in New York in seiner Jahresbilanz mit. Das sind 3 mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten Journalisten, nämlich 73, sitzen in der Türkei hinter Gittern. Das sind allerdings weniger als im vergangenen Jahr, als noch 81 Journalisten in der Türkei eingesperrt waren. Danach folgen China, wo 41 Journalisten im Gefängnis sitzen, und Ägypten mit 20. Auch Eritrea, Vietnam und Aserbaidschan landeten im oberen Bereich der Liste. Der deutsche Weltkorrespondent Deniz Yücel nach wie vor in der Türkei hinter Gittern. Mittlerweile waren es schon über 300 Tage, nun hat er Hafterleichterung bekommen. Eine Anklage gegen Journalisten, gegen diesen Journalisten und viele andere liegt immer noch nicht vor. Ihm wird diffus Unterstützung von Terroristen und Volksverhetzung vorgeworfen. Der Haftbefehl nennt als Belege ausschließlich seine Artikel. Es ist eine Schande, dass die Zahl der Journalisten im Gefängnis zum zweiten Mal einen Rekordstand erreicht hat. Das sagt CPJ-Chef Joel Simon. In einer fairen Gesellschaft sollte nie ein Journalist für seine Arbeit und kritische Berichterstattung eingesperrt werden. Aber 262 bezahlen diesen Preis. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Ein weiteres Thema des Jahres 2017 und das uns im Jahr 2018 noch sehr, sehr, sehr viel beschäftigen wird, ist die Lust und die Risiken des Kapitalverkehrs. Da hat ein Autor, der ist Finanzjournalist und Publizist und der lebt in Frankfurt am Main, der heißt Lukas Zeise, in der Jungen Welt einen sehr interessanten Artikel verfasst. Den werde ich mal auszugsweise zitieren. Es macht keinen Spaß, aber am Jahresende ist es vielleicht mal wieder Zeit und am Jahresanfang, sich die eigenen Irrtümer vor Augen zu halten. Es sind viele und viele habe ich auch verdrängt. Aber am schwersten liegt mir im Magen, so der Autor, dass der Neoliberalismus, dessen Ende vor 10 Jahren mit der Finanzkrise hätte eingeleitet werden sollen, auch 2017 keine weiteren Zeichen des Ablebens von sich gibt. Eher ist das Gegenteil der Fall. Das ganze System funktioniert ja einigermaßen. Der Euro, auch von mir mehrmals totgesagt, ist nach wie vor Zahlungsmittel in reichlich vielen Ländern Europas. Am schlimmsten die von den Neoliberalen gepriesenen Wundermittel der Wirtschaftspolitik. Das sind Lohnkürzungen und Spardiktate für das gemeine Volk, noch mehr Geld in die Hände der ohnehin Reichen und Förderung der Spekulation. Sie funktionieren, ja. Jedenfalls sind 2017 keine Banken und keine Staaten zusammengebrochen. Der Laden läuft. In dieser Stunde der Besinnung ein Wort darüber, warum der Neoliberalismus das Zeitliche längst hätte segnen sollen. Nicht, weil die neoliberale Theorie, der Markt hat immer recht und darf nicht gestört werden, sich vor aller Augen als Quatsch herausgestellt hat. Entscheidend ist vielmehr die Praxis der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die direkt in die Finanz- und Weltwirtschaftskrise geführt und die Regierenden gezwungen hat, damit innezuhalten. Bankenrettung, Verstaatlichung, Nullzins, Konjunkturspritzen in Höhe mehrerer 100 Milliarden Euro oder Dollar sind alles andere als eine konsistente neue Wirtschaftspolitik. Aber sie sind nicht neoliberale Eingriffe in die Reproduktion des weltweiten Monopol- und Finanzkapitals zu dessen Rettung. Die neoliberale Praxis musste unterbrochen werden bei Strafe des Systemabsturzes. Und das wurde sie. Aber eben nur unterbrochen. Am System wurden Notoperationen durchgeführt, die alles andere als geplant waren. Frau Merkel, die auch 2008 schon deutsche Bundeskanzlerin war, entschuldigte sich ein Jahr später für die keynesianischen Konjunkturprogramme bei den Spitzen der Wirtschaftsverbände und versprach, das System so wetterfest zu machen, dass derart unerwünschte Eingriffe des Staates nicht mehr notwendig sein würden. Sie irrte sich bekanntlich. In der Euro-Staatsschuldenkrise mussten abermals Hunderte von Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt verpfändet werden, um das Euro-Projekt zu retten. Aber die Improvisationen waren bisher erfolgreich. Das System funktioniert mühsam zusammengeflickt, wieder ganz ähnlich wie vor 2007. Das Zurückbleiben der weltweiten Nachfrage hinter der munter expandierenden Produktion, vor allem in den neu vollkapitalisierten Ländern, wird ganz gleich wie einst durch den noch schneller wachsenden Finanzsektor kompensiert. Die Ungleichheit steigt rasant. Sie zeigt, dass die allgemeine Krankheit des Kapitalismus im Neoliberalismus eine besonders bösartige Form entwickelt hat, die wieder zum Ausbruch drängt. Ja, interessantes Thema, interessante Geschichte, weil das, was wir heute als Neoliberalismus bezeichnen, das hat ja spätestens angefangen, sagen wir Mitte der 60er Jahre mit Milton Friedman in USA, wieder zurück zum totalen Liberalismus, das freie Spiel der Kräfte am Markt. Staat soll sich total raushalten aus allem, am besten ganz abschaffen den Staat und dass nur noch die Unternehmer das Sagen haben. Das ist die ursprüngliche Idee, aber das passt natürlich nicht dazu, wenn dann wieder mal so eine Krise ausbricht wie vor fast 10 Jahren jetzt, dass dann plötzlich der Staat doch da ist und eingreift, und zwar ganz massiv. Ne? Da werden die Banken gerettet, da die Zentralbank setzt den Leitzins auf Null, dass wieder mehr Geld da ist, ne? Und das dann eigentlich investiert werden sollte, Konjunkturspritzen, da braucht man dann doch eben den Staat, um das System einfach zu retten. Ne? Und also deshalb ist das völliger Quatsch, ne? Wenn die sagen, der Staat soll oder müsste sich raushalten. Das passiert sowieso nie. Und wie du gesagt hast, die Konsequenz, das sehen wir ja seither, ne? Seit 2007, seit Ausbruch der letzten Krise, sind sowohl die Unternehmergewinne wie auch die Börsenkurse, die angestiegen wahnsinnig, ne? Die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Das hört sich so abgedroschen an, aber es stimmt eben. Das findet jeden Tag statt. Ne? Also jetzt gerade in den letzten Tagen überall auf der Welt haben die sind die Börsenkurse nach oben gegangen. USA, Frankfurt auch, historische Höchstwerte an der Börse und bis jetzt noch nichts abgestürzt. Ne? Also wenn die ja investieren würden, nur setzen würden, wenn sie Aktien kaufen von Unternehmen, die gut funktionieren, Gewinne abwerfen, ihre Produktion erhöhen und so. Wenn nur das stattfinden würde, wäre es ja noch einigermaßen akzeptabel. Aber die Sache ist halt, dass dieses vom Staat in Umlauf gebrachte Geld dann eben benutzt wird, um zu spekulieren, die Aktien zu kaufen, nicht mehr in der Hoffnung auf eine anständige Dividende, sondern im Vertrauen darauf, dass die Kurse steigen, dann nur den richtigen Zeitpunkt wieder zu finden, wo sie schnell wieder verkaufst und dann diesen Gewinn mitnimmst. Das ist heute, was stattfindet an der Börse, also wie ähnlich, wie wir da vor kurzem über den Bitcoin geredet haben, das gleiche System. Ja, die Bitcoin war damals, glaube ich, im Dezember auf 17.000, dann ist er oder 18.000 fast wieder abgestürzt plötzlich innerhalb von einer Woche auf 14.000. Dollar, ein Bitcoin. Und jetzt zieht er wieder an. Also im Moment scheint in der Tat alles so weiterzugehen. Und wie lange? Ja, wie immer, bis die Blase eben platzt. Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renne nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Es ist Samstag, der 6. Januar 2018. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland bei Kontrabanda FM. Die erste Meldung kommt aus Los Angeles. Wer in Kalifornien das neue Jahr mit einem Joint statt mit Sekt einläuten wollte, konnte das völlig legal tun. Denn seit dem 1. Januar ist im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA nach dem therapeutischen Einsatz von Cannabis auch der Konsum zur reinen Entspannung erlaubt. Damit entsteht voraussichtlich der größte legale Marihuana-Markt der Welt. Experten rechnen für die Anfangszeit mit Chaos bei der Lizenzvergabe und sprunghaft steigenden Preisen. Bei der Legalisierung von Cannabis zur medizinischen Anwendung im Jahr 1996 gehörte Kalifornien zu den Pionieren. Die zweite Meldung kommt hier aus Katalonien. Politiker Kataloniens muss in Haft bleiben. Madrid, der oberste Gerichtshof Spaniens, hat eine Haftentlassung des abgesetzten katalanischen Vizepräsidenten Oriol Junqueras abgelehnt. Wie die in Barcelona erscheinende Tageszeitung ARA am Freitag berichtete, am gestrigen Freitag, legen die Richter dem Politiker der republikanischen Linken Kataloniens, ERC, zur Last, sich nach wie vor nicht zur in Spanien herrschenden Verfassungsordnung zu bekennen. Junqueras hat am Donnerstag beantragt, auf freiem Fuß gesetzt zu werden, um sein bei den Wahlen am 21. Dezember errungenes Parlamentsmandat wahrnehmen zu können. Die spanische Justiz wirft dem Politiker Rebellion vor, weil er für die Unabhängigkeit Kataloniens eintritt. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Kommen wir zu den 100-Sekunden-Meldungen vom Tage, vom heutigen 6. Dezember, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Sicherheitsrat berät über Lage im Iran. Die USA warnten davor, die Unruhen könnten sich zu einem größeren Protest ausweiten. Vertreter Russlands und des Iran warfen den USA Machtmissbrauch vor. Auch andere Länder kritisierten die von den USA einberufene Sondersitzung. Außenminister Gabriel empfängt türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu. Ziel ist die Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen. Bei dem Treffen in Goslar soll es auch um den Fall des in der Türkei inhaftierten Weltkorrespondenten Yücel gehen. CDU und CSU wollen antisemitische Zuwanderer ausweisen. Wer zu Hass aufrufe und das Existenzrecht Israels in Frage stelle, könne keinen Platz in Deutschland haben, so ein Antragsentwurf der Unionsfraktion, der der Welt vorliegt. Er soll vor dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar in den Bundestag eingebracht werden. Abschluss der CSU-Winterklausur. Bei den dreitägigen Beratungen im ehemaligen Kloster Seon ging es vor allem um den Kurs in der Flüchtlingspolitik. Heute wird Sachsens neuer Ministerpräsident Kretschmer als Gast erwartet. Drei Königstreffen der FDP in Stuttgart. Es wird erwartet, dass Parteichef Lindner den künftigen Kurs der Partei absteckt. Er hatte die Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen platzen lassen und war dafür heftig kritisiert worden. Das Wetter. Viele Wolken, etwas Sonne und vor allem vom Südwesten bis in die Mitte Regen. In Richtung Alpen sonnig. Höchstwerte 2 bis 13 Grad. Ein Problem, mit dem sich unsere Gesellschaften rumschlagen, ist das Problem der Spekulation in Zusammenarbeit mit Privatisierungen. Es gibt mittlerweile in Berlin eine Volksinitiative gegen Schulprivatisierung und Experten erinnern hierbei an die desaströsen Folgen ähnlicher Projekte, nämlich ähnlicher Schulprivatisierungsprojekte. Negativbeispiele für die Folgen sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften, ÖPP, früher hießen die Private Partnerships, früher sagte man das auf Englisch, aber auf Deutsch soll das ein bisschen harmlos und ein bisschen weniger nach Heuschrecken klingen, gibt es mittlerweile zuhauf. Doch der Berliner Landesregierung fehlt offenbar der Wille, sich damit zu beschäftigen. Stattdessen will sie Bau und Sanierung von Schulgebäuden in eine GmbH auslagern. Aktive der Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand, GIB, und des globalisierungskritischen Netzwerkes ATTAC kritisieren das Vorhaben des Hauptstadtsenats von SPD, Linkspartei und Grünen seit Monaten. Am Dienstag haben sie eine Volksinitiative gegen die Übertragung von Schulimmobilien in das Privatrecht und für deren Sanierung in öffentlicher Verantwortung gestartet. Mindestens 20.000 Unterschriften müssen nun in den kommenden 6 Monaten gesammelt werden, damit die Initiatoren das Recht bekommen, in den zuständigen Ausschüssen gehört zu werden, wie Dorothea Herrlin von GIB in Berlin betonte. Auf einer Pressekonferenz in Berlin zeigten sich Vertreter der Organisationen enttäuscht, dass ein solches Projekt ausgerechnet von einer rot-rot-grünen Landesregierung in Angriff genommen wird. Diese behauptet, es bestehe keine Gefahr, weil die Gesellschaft zu 100% in öffentlicher Hand bleibt. Die Entwicklungen beim Hauptstadtflughafen BER und der Deutschen Bahn zeigen aber, dass dies nicht vor Verschleuderung öffentlicher Mittel und vor einer Orientierung am Profit statt an den Interessen der Allgemeinheit schütze. Im Gegenteil. Welche Folgen solche Maßnahmen haben, erläuterten der Publizist Werner Rügemer und der Gewerkschafter Herbert Storn anhand zahlreicher Beispiele aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Privatisierungskritiker Rügemer betonte, die Erfahrung habe gelehrt, dass sich Finanzspekulanten mittels ÖPP-Konstruktionen langfristige Gewinne sichern können. Es sei das normale Erpressungsinstrument solcher Gesellschaften, mit ihrer Pleite zu drohen und Kommunen so zu höheren Mietzahlungen zu nötigen. An den Interessen privater Investoren ausgerichtete ÖPP sparten zudem an Ausstattung und Personal und hielten gleichzeitig gegenüber dem Staat für viele Jahre immer wieder die Hand auf. Der Staat dagegen könne derzeit unschlagbar günstig investieren, weil er faktisch Kredite zum Nullzins aufnehmen kann. Storn, Mitglied im Bezirksvorstand Frankfurt am Main der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, erinnerte an das Beispiel des Landkreises Offenbach, in dem 90 Schulen privatisiert wurden. Durch überteuerte Mieten sei aus der einst zweitreichsten die zweitärmste hessische Kommune geworden. Der Grund für Konstrukte wie die Berliner Schul GmbH ist die 2009 mit Zustimmung der Bundesländer ins Grundgesetz implantierte Schuldenbremse, die Länder und Kommunen die Aufnahme neuer Kredite faktisch verbietet. Denn mit der Bildung von GmbHs tauchen dort aufgenommene Darlehen nicht mehr als Schulden im Landeshaushalt auf. Storn empfahl dem Senat, lieber eine Bundesratsinitiative gegen die Schuldenbremse zu starten. Die Berliner Linkspartei hat die geplante GmbH-Gründung auf ihrem Landesparteitag Ende November mit großer Mehrheit unterstützt. Katrin Dietl, Sprecherin von Linke Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, sagt am Dienstag gegenüber der Jungen Welt, die Abstimmungsgespräche zur Bildung der GmbH zwischen den beteiligten Ressorts sowie den Bezirken und der HOWOG seien nicht abgeschlossen. Daher könne man derzeit nicht zu den Forderungen von GIB und ATTAC Stellung nehmen. Naja, wenn die Linken und die Grünen zusammen mit der SPD so eine Politik machen, so eine neoliberale Privatisierungspolitik von öffentlichen Gebäuden wie Schulen, dann kann man nur sagen, hallo, wer rettet noch die Gesellschaft vor den Spekulanten? Und in Zukunft passiert dann möglicherweise das Gleiche oder wahrscheinlicherweise das Gleiche auf Bundesebene, dann eben in der großen Koalition. Ne? Dahinter steckt halt das Gleiche, was wir vorher gesagt haben. Ne? Es werden nicht nur die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer, sondern der Staat selber wird ärmer und hat immer weniger Handlungsspielraum und alles konzentriert sich eben bei den großen Konzernen, beim privaten Kapital. Jetzt haben wir gerade wieder hier in Katalonien ein neues Beispiel, in Spanien besser gesagt, ein neues Beispiel dafür. Die spanische Zentralregierung, hat immer noch nicht den Haushalt für 2018 verabschiedet. Warum? Die kriegen keine Mehrheit, noch nicht mal zusammen mit Ciudadanos in Madrid, und jetzt müssen sie feilschen, unter anderem auch mit der Landesregierung in Baskenland. Und wie kriegen wir einen Haushalt verabschiedet? Und das, dass der Haushalt bis jetzt noch nicht verabschiedet ist, ist jetzt die Ausrede dafür, dass sie die Vermögenssteuer nicht eintreiben können dieses Jahr. Und das geht so, also im Prinzip existiert die Möglichkeit, überhaupt eine Vermögenssteuer zu erheben. Es ist aber Kompetenz der einzelnen Autonomien, der einzelnen Landesregierungen, und die bestimmen dann auch, ab welchem Vermögen diese Steuer, die sowieso ganz gering ist, erhoben wird. Und kurioserweise, wo keine überhaupt keine Vermögenssteuer erhoben wird, ist in Madrid und im Baskenland. Und dann im Prinzip so fällt die an, bei einem Vermögen von 700.000 Euro nach oben, dann musst du da was bezahlen, aber netto wohlgemerkt. Also da ist noch nicht mal drin der eigene Wohnsitz, also die Wohnung oder das Haus, in dem du wohnst, das Auto und solche Sachen tauchen da gar nicht auf. Ja. In Katalonien fängt es schon früher an bei 500.000. Aber diese ganzen Regionen eben, Katalonien, Valencia, Andalusien, Galicien und so weiter, die können jetzt diese Steuer nicht eintreiben, weil die in Madrid den Haushalt noch nicht verabschiedet haben. Auch das Thema Angst wird uns im neuen Jahr begleiten und beschäftigen. Angst vor Terrorismus, Angst vor Bomben, Angst vor wahnsinnigen, durchgeknallten Islamisten, die in eine Menschenmenge rasen, mit einem geklauten LKW zum Beispiel. Die Gefahr für islamistische Anschläge bleibt für die nächsten 10 Jahre bestehen. So lautet die Prognose des Berliner Polizeipräsidenten. Neues Jahr, neue Ängste. New Year, New Fears. Der Berliner Polizeipräsident Klaus Kant verkündete seine Einschätzung über die allgemeine Terrorgefahr in Deutschland. Zitat: Die militärische Niederlage des IS ist das eine, das andere sind aber die Aufrufe an die Gefährder, in den Heimatländern in Europa Taten zu begehen, erklärte er der deutschen Presseagentur. Für die nächsten 10 Jahre stelle er sich auf eine angespannte Lage ein, gegen die es Strategien bedürfe. Als mögliche Schutzmaßnahmen nennt er Bauarbeiten an bestimmten Orten in Großstädten, wie etwa Verengungen von Straßen oder zusätzliche Poller, die verhindern sollen, dass LKWs auf Fußgängerzonen einfahren. Auch Sperren durch abgestellte Polizeiautos könnten als Blockaden nützlich sein, dazu generell eine erhöhte Polizeipräsenz. Er fügt hinzu, besser werden sollen wir aber auch noch bei der Überwachung von Messenger-Diensten. Das gehöre zu den Lehren aus dem Anschlag, der im Dezember 2016 mit einem LKW auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt wurde. Dabei beschränkt Kant sich ausschließlich auf islamistischen Terror und benutzt ihn synonym mit Terrorismus allgemein. Unerwähnt bleiben so rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer, aber auch frauenfeindlicher, LGBT-feindlicher und christlich-fundamentalistischer Terror. Gruppierungen wie der NSU oder Reichsbürger kommen nicht vor. 2017 zählte das Bundeskriminalamt 681 antisemitische Straftaten. Die Dunkelziffer wird viel höher geschätzt, allein im ersten Halbjahr, sowie 264 Anschläge auf Asylunterkünfte. Pro Asyl und die Amadeo-Antonio-Stiftung zählten im vergangenen Jahr insgesamt 1713 Angriffe gegen Geflüchtete. Auffällig ist der Anstieg seit den Bundestagswahlen. Weitere rassistische Fälle und rechtsextreme Angriffe auf linke Institutionen und Personen kommen hinzu. Zum Vergleich: 2017 gab es einen islamistisch motivierten Angriff in Deutschland. Einen, das sagt die Taz in ihrer heutigen Ausgabe im Internet. Einen islamistischen Terrorangriff. Auch das ist natürlich immer Definitions- und Statistikfrage. Es gab Steckbriefe gegen Linke oder gegen sogenannte Autonome, die erhielten bedrohliche Weihnachtspost von Unbekannt. In Treffpunkten der Berliner Linksradikalen sind in der Woche vor Weihnachten brisante anonyme Briefe eingegangen. Die Absender kündigen an, 42 angebliche Aktivisten der autonomen Szene an die Polizei oder rechtsextreme Gruppen zu verpfeifen und drohen. Eure Gesichter, Namen, Adressen, Fahrzeuge, Eltern, Geschwister sind sehr lange schon bekannt. Die Aktion hat den Geruch eines Racheakts. Die unbekannten Verfasser nennen als Grund ihrer Briefe die Veröffentlichung von Fotos Berliner Polizeibeamter durch das umstrittene Autonomieprojekt RIGA 94, das damit auf die öffentliche Fahndung der Hamburger Polizei nach mutmaßlichen Randalierern auf dem G20-Gipfel reagiert hat. Mit dem erklärten Ziel, an die Privatadressen der Polizisten zu gelangen. Die Weihnachtspost enthält Fotos und Angaben zu 18 Personen, die laut deren Anwälten nur von Polizei- oder Justizbehörden stammen können, darunter Personalausweisbilder, Informationen zu Urlaubsreisen oder zur körperlichen Statur der Abgebildeten. Deckname der Absender ist, Achtung, ein Zentrum für politische Korrektheit. Offenkundig eine Anspielung auf das bundesweit aktive Zentrum für politische Schönheit linker Aktionskünstler. Sie hatten im November einen verkleinerten Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals vor das Wohnhaus des AfD-Politikers Björn Höcke in Thüringen gestellt. Ja, zu diesem Anwachsen der Nazi-Szene, der Rechtsradikalen, der extremen Rechten, ist ja leider nicht nur in Deutschland, sondern überall festzustellen. Und eben auch nicht, wo es früher deutlich wurde, in Osteuropa, also Ungarn, Polen, Rumänien, sondern überall auch in Westeuropa. Ne? Frankreich mit der Lampin, in England sehr viele steckten dahinter diesem Brexit, ja. Die Rassisten und Rechtsradikalen dort. Ja, und Wie sieht's hier aus? Also USA dürfen wir nicht vergessen, die den Trump lanciert haben, die Supremacistas und diese Leute. Und in Spanien, wie sieht's da aus? Genau das Gleiche. Ja? Also besonders in Madrid, in Andalusien und Valencia. Und das hat dann den Chef der Podemos-Partei dazu gebracht, den Separatisten hier in Katalonien vorzuwerfen, sie hätten damit das Gespenst des Faschismus erweckt. Ne? Das kann man zwar so sehen, jetzt in Bezug auf Spanien, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, das so zu sagen, ja? Weil erstens, wenn sie den Faschismus geweckt haben, das heißt ja nur, dass der dann geschlummert hat bis zu diesem Moment. Ne? Und auf der anderen Seite würde ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil der Faschismus, dieser vorhandene oder schlummernde Faschismus, der wäre zum Beispiel genauso geweckt worden, wenn Podemos an der Regierung wäre und versuchen würde, ein paar von ihren linken Ideen zu realisieren. Also schon deshalb ist es ein bisschen bedenklich, das so als Argument zu bringen. Ja gut, und hier in Katalonien, da findet das nicht so statt oder weniger. Auf der anderen Seite, diese ganze hochgekochte Nationalismus hier, hat dann in Katalonien bewirkt, dass eben jetzt viele Leute diese neue Partei da, Ciudadanos, wählen. Und die sind nicht rassistisch oder offen rechtsextrem, aber die Politik, die sie machen, ist genau die gleiche. Also die ganzen Arbeitergürtel, die um Barcelona herum, die traditionell immer links gewählt haben, ganz viele von denen wählen jetzt diese neoliberale Partei Ciudadanos. So sehr weit weg sind wir auch nicht von dem, was da in Deutschland passiert, an Anschlägen gegen Ausländer oder sonstige Nazi-Aktivität. Ja, wir hatten das schon mehrmals kommentiert vor Weihnachten in unseren Sendungen. Warum wählen die Leute im Moment rechts? Warum haben sie so eine Angst vor linken Projekten oder so eine Angst vor den Zuständen, vor der Globalisierung besonders? Die Leute greifen dabei natürlich auf eine Lebenserfahrung zurück, die ihnen gezeigt hat, Achtung, es kommt immer doller, uns wird immer mehr weggenommen und wir werden immer schärfer ausgebeutet und verarscht. Aufgrund dieser Erfahrung und vielleicht auch aufgrund einer mangelnden, müsste man sagen, linken, organisierten Politik, rennen sie dann zu den Marktschreiern aus der rechten Szene, die ihnen Identität und Brot versprechen. Und das ist das Problem im Moment in vielen, vielen Ländern. Hier, wie gesagt, die rechten Parteien, in allen Lagern die nationalen identitären Bewegungen. Man denkt, wenn man mit einer katalanischen Fahne herumläuft und eine Republik ausruft, dann werden irgendwann automatisch alle kapitalistischen Probleme gelöst. In Deutschland versucht die AfD zu sagen, wenn wir unsere Heimat zurückerobern, wenn wir wieder richtig deutsch werden, dann lösen wir die kapitalistischen Probleme. Dann nehmen wir uns an der Hand und tanzen um einen gemeinsamen Fahnenaltar und werden da glücklich und bekommen gute Löhne. So ein Quatsch. Und in den USA hat man so gemacht, ne, mit der Parole America First, ne, hat er dann eben diesen ganzen stumpfen rechten Bodensatz dieser Trump für sich mobilisiert. Und jetzt merken sie natürlich so langsam, dass sich da auch nichts tut. Aber jetzt könnte man theoretisch annehmen, dass die frustrierten Leute dann sich jetzt wieder von Trump abwenden. Aber sie werden natürlich weiterhin bei Laune gehalten. Und das wäre übrigens die andere Seite von dem, was du vorher da erzählt hast über Journalisten und Zensur und so weiter. Ja, das ist die eine Seite, dass man Kritiker bekämpft, wie auch immer. Und die andere Seite, dass es leider eben sehr viele Journalisten auch gibt, denen ist alles egal und die kauft man dann und lässt sie für sich schreiben. Und da ist der Trump ja auch ganz groß in dieser Geschichte. Und dann solche Sachen wie jetzt in den letzten 2 Tagen da dieses Buch von irgendeinem Schreiberling, der sehr gute Kontakte zu diesem Bannon hat, früher engster Vertrauter von Trump und jetzt Intimfeind, der ist noch rechtsradikaler als der Trump selber. Jetzt wird diese Geschichte da hochgekocht, alles natürlich sehr interessant, intime Informationen aus dem Weißen Haus, wie sind die Beziehungen, die Privatsphäre von Trump, aber das ist ja alles nur ein Manöver, um die Leute bei Laune zu halten und abzulenken. Ja? Was wirklich passiert, was daneben fast geheim abläuft und weniger interessiert, dass seine Sachen kriegt er durch. Ne? Also diese Steuerreform da, dann die Situation der lateinamerikanischen Trimer, die jetzt wieder abgeschoben werden sollen. Jetzt hat er in der Nähe der Küsten in ganz USA Seegebiete freigegeben, wieder für neue Öl- und Gasbohrungen. Essensmarkenprogramme für Arme werden gestrichen. Verteidigungsministerium gibt keine Auskunft mehr über Veränderungen der Zahl der Truppen im Ausland. Und alles das passiert unmerklich, wird das alles durchgezogen. Richter werden zu Dutzenden konservative Rechte Richter werden benannt von ihm auf Lebenszeit, die sind alle unter 50 Jahre alt, damit hat er jetzt schon, selbst wenn er nicht wiedergewählt werden würde, garantiert seine Linie, seine Politik für die Zukunft. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Weitere Themen, die uns interessieren und die wir vermelden möchten. Die Wohnkosten in der BRD, also in Deutschland, sind überdurchschnittlich hoch. Die Menschen in der BRD zahlen einer Studie des Unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, IW, zufolge im Mittel mehr Geld für das Wohnen als die Bürger in anderen EU-Staaten. Das berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag. Demnach entfallen 26,8% der Konsumausgaben hierzulande auf die Wohnung, inklusive Nebenkosten und Hausrat. In der EU liegt der Wert bei 21,3%. Überdurchschnittlich hoch sind laut dem IW auch die Reiseausgaben. Sie machen in der BRD 3,8% aus, im EU-Durchschnitt sind es 1,7%. als ich über die Weihnachtstage in Deutschland war und da auch die offiziellen Nachrichten mir so angeguckt habe, durch Zappen in die verschiedenen Informationskanäle, war ein Thema, das die Leute da immer noch bewegt, das Thema Gewalt von Flüchtlingen. Achtung, nicht Gewalt an Flüchtlingen. Und da geht es um ein Problem, das nennt man die Altersfeststellung, da ja immer mehr sogenannte unbegleitete Minderjährige aus den Maghreb-Staaten in Deutschlands Innenstädten herum vagabundieren und, nun ja, angewiesen sind, dass sich Sozialarbeiter und Behörden und der Staat um sie kümmert. Nach einer Messerattacke auf ein 17-jähriges Mädchen in Darmstadt lässt die Staatsanwaltschaft das Alter des mutmaßlichen Täters eines jungen Flüchtlings überprüfen. Dazu werde ein Gutachten erstellt, sagt ein Sprecher der Anklagebehörde am Freitag. Der 16-jährige Afghane soll seine marokkanische Ex-Freundin zwei Tage vor Weihnachten mit Messerstichen schwer verletzt haben. Am 27. Dezember hatte dann, nach bisherigen Ermittlungen, ein sogenannter 15-Jähriger seine gleichaltrige Ex-Freundin in einem Drogeriemarkt in Kandel, Rheinland-Pfalz, erstochen. Der Tatverdächtige ist, wie in Darmstadt, ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Auch in diesem Fall wird nun überprüft, ob das angegebene Alter stimmen kann. Beide Taten hatten die Debatte über obligatorische Alterstests bei jungen Flüchtlingen neu entfacht. Das sind die Themen, mit denen in Deutschland im Moment die Leute aufgeregt werden und sich aufregen. Das sind natürlich fürchterliche Dinge. Contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. Ein Käfig voller Narren, schreibt der Spiegel heute auf seiner Homepage über das Enthüllungsbuch über Trump. Du hast es gerade erwähnt, das Enthüllungsbuch ist raus, es ist in den Buchläden. Und da gibt es einen Ansturm. Ich habe hier eine ganz kleine Reportage, die hören wir uns mal an. Die heißt Vollzogene Veröffentlichung, Ansturm in US-Buchläden auf das Buch über Präsident Trump. Die vorzeitige Veröffentlichung eines Buchs über US-Präsident Trump und dessen Umfeld hat in den USA vielerorts einen Käuferansturm ausgelöst. Beim Online-Händler Amazon rangierte Fire and Fury des Journalisten Michael Wolff nach Verkaufsstart auf Platz 1. Der Verlag spricht von beispiellosem Interesse. Wolff zeichnet darin das Bild einer chaotischen Präsidentschaft unter Trump und beruft sich auf Gespräche mit engen Vertrauten des Präsidenten. Mit aller Macht hatte der Präsident noch versucht, die Veröffentlichung von Fire and Fury zu verhindern. Seine Anwälte sollten das Enthüllungsbuch stoppen. Stattdessen kam es nun schon heute auf den Markt, 4 Tage früher als geplant. Die Schlagzeilen sorgen für reißenden Absatz, zumindest im liberalen Washington. Es ist so pikant, was ich bis jetzt lesen konnte. Bin gespannt, wer außer Bannon interviewt wurde. Mich interessiert auch Melanias Story. Buchautor Wolff hatte über Monate wiederholt Termine mit Trumps damaligem Chefstrategen Bannon und anderen Mitarbeitern im Weißen Haus. Sie steckten ihm demnach vertraulich ihre wenig schmeichelhafte Meinung über den Präsidenten, beschrieben Trump als desinteressiert, jähzornig und narzisstisch. Sein gesamtes Team halte ihn für völlig unfähig. This man does not read, does not listen. Dieser Mann liest nichts und hört nicht zu. Er ist wie eine Flipperkugel, die wild umherfliegt. Was mir alle sagten, Trump ist wie ein kleines Kind, braucht immer sofort Bestätigung, es dreht sich alles nur um ihn. Über Twitter keilt Trump zurück. Wolff sei ein fragwürdiger Autor, Fire and Fury ein unaufrichtiges Machwerk voller Lügen, falscher Schlussfolgerungen und Quellen, die es gar nicht gäbe. Fake News nennt der Präsident das Enthüllungsbuch über sich und seine Familie. Autor Wolff beteuert, er habe die meisten Interviews aufgezeichnet, wolle die Tonbänder aber nicht veröffentlichen, um seine Quellen im Weißen Haus zu schützen. Das heißt ja auch, die Angestellten und die Leute, die ihn umgeben, wenn der Typ sich rumdreht, lachen sie und machen Faxen hinter seinem Rücken, wie früher die Kinder in der Schule, mit einem jähzornigen und dummen Lehrer. Da haben wir auch, sobald er sich an die Tafel drehte, die tollsten Kapriolen vollführt, um uns über diesen Mann dann lustig zu machen. Und über die Ivanka Trump heißt es da irgendwo, das habe ich gestern gehört, die wäre dumm wie ein Plastikeimer oder irgendwie sowas. Und das sind natürlich die Sachen, auf die die Leute sich jetzt stürzen, wie du sagtest, um ja, im Unrat zu wühlen, im persönlichen Unrat und die Politik aus dieser Sicht dann einfach zu vergessen. Was das für eine Type ist, das ist ja eigentlich ziemlich klar. Ne? Jedem, der sich da ein bisschen informiert, aber eben, wie gesagt, der kann sich leisten, was er will, inhaltlich, politisch oder auch persönlich, das ist völlig egal. Ja? Ich habe so den Eindruck, vielleicht das Einzige, also alle seine Maßnahmen oder ins Fettnäpfchen treten, das bringt die Leute nicht dazu, da was zu ändern. Das Einzige, was vielleicht sein könnte, wenn im Moment gibt es, glaube ich, von 8 Frauen, die ihn angezeigt haben, also nach dieser ganzen Weinstein-Geschichte auch wegen Übergriffen, wie sagt man? Sexuelle also, Übergriffe, sexuelle Belästigung. Sexuelle Übergriffe, Belästigung, genau, gegen Trump, ja. Und wenn da jetzt noch eine Vergewaltigung rauskäme, und wenn das publik wird und dann hat er es wahrscheinlich versaut auch bei der Mehrheit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite, das kennt man ja, da wird jemand denunziert und dann werden die Rechtsanwälte eingeschaltet und dann werden alle und jede Finte benutzt. Einmal um die Denunziantin zu denunzieren, in deren Vergangenheit rumzuschnüffeln, damit ihre Aussagen dann nicht mehr so ernst genommen werden. Und auf der anderen Seite, jeder Kniff wird dann versucht werden, die Sache rauszuzögern, zu verlängern, noch mehr Gutachter heranzuziehen. Und irgendwann, selbst wenn man das dann beweisen könnte, dass der sich da an Frauen vergriffen hat, dann wird das Urteil dann wahrscheinlich in 5, 6, 9 Jahren dann irgendwann mal gefällt werden. Und bis dahin ist wieder alles anders. Ne? So stelle ich mir das vor. Naja, so wird's ausgehen, das ist klar. Der Typ hat ja schon so viel angehäuft, man hätte einen normalen Bürger schon vor Jahren verhaftet und ins Gefängnis gesperrt bei so viel Dummheiten, Diebstählen, Grabschereien, sexuellen Belästigungen, bei so viel Fake News, die dieser Mann verbreitet hat. Doppelte Buchführung in seinen verschiedenen Finanztrusts und in seinem Konzern. Bestechungen, Vorteilnahme im Amt und was man ihm alles nachweisen kann und muss eigentlich. Vorteilnahme im Amt ist ein Impeachment-Argument, aber der Typ ist da. Warum ist er da? Weil seinesgleichen und seine Klasse ihn halten. Und nichts anderes. Die Justiz hat da nichts zu sagen. Vielleicht noch eine Meldung zum Schluss und dann kommen wir noch zum Ende dieser Sendung auf das Thema Kultur zu sprechen. Ist ja auch interessant. Eine Zahl. 258 Millionen Menschen leben derzeit Schätzungen zufolge nicht in ihrem Heimatland, weil sie sich anderswo ein besseres Leben erhoffen. Die weltweite Zahl der Migranten ist laut einem Migrantenbericht, einem Migrationsbericht der Vereinten Nationen, seit dem Jahr 2000 um rund 85 Millionen gewachsen. Die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Deutschland gehören zu den beliebtesten Einwanderungsländern. Escoltant Niemandsland. un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Ich es sofort klären, anstatt zu warten, bis der Zeitpunkt stimmt. Ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht. Ich bin die, die brüllend auf dem Tresen steht. Ich bin die, die überall und viel zu laut mitsingt. Mich zum Schweigen bringt. Ich kann nichts richtig und doch meistens klappt es. Die schlimmsten Zoten erzähl ich und Jenny. Sag dir, wie es ist. Mein Ego schreit, meine Art polarisiert. Ich kann mich manchmal selber nicht mehr sehen. Bin schnell in Flammen und genauso schnell verglüht. Bin nie zu müde, um nochmal aufzudrehen. Ich bin die, die überall und viel zu laut mitsingt. Du bist der, der als einziger weiß, wie man mich zum Schweigen bringt. Vale, Was erwartest du denn vom neuen Jahr, Werner, für dich persönlich jetzt? Also sehen wir mal ein bisschen ab von der Politik. Wird es eine bessere Rente für dich geben? Wirst du aufhören zu rauchen? Hast du dir irgendwas vorgenommen fürs neue Jahr? Ich habe mir vorgenommen, mir nichts vorzunehmen und einfach weiterhin hierher zu kommen. Jeden Samstag mir meine Pena von der Seele zu reden, so quasi als Selbsttherapie, ne? dann geht es mir wieder leichter, wenn ich mich hier auskotzen kann und dann kann ich wieder eine Woche lang weitermachen. Also das, und dann, was ich außerdem noch tun werde im neuen Jahr, ist natürlich, wie seither auch, ich werde versuchen, mir jedes Spiel vom Fußballclub Barcelona anzugucken, ne? So ein, als Hobby, als Freizeitvertreib, und da stehen die Zeichen ja ganz gut. Die Liga ist quasi jetzt schon gewonnen. Königspokal, nicht La Copa de la República, sondern im Königspokal, der hier ausgespielt wird, ist der Barça jetzt quasi schon unter den letzten acht, weil sie nur nächste Woche noch das Rückspiel gewinnen müssen gegen Celta. Das wird aber hier im hier zu Hause stattfinden in Barcelona. Also kann man davon ausgehen, dass das auch gegessen ist. Ja, und dann bleibt noch die Champions League, und nachdem die Bayern und Manchester City ja auch ihre Probleme haben, dieses Jahr sieht es eigentlich ganz gut aus, dass es zu einem Triplette kommen würde. Wir hoffen auf mehr antiimperialistische Kultur im neuen Jahr. Wir hoffen auf mehr Bewusstsein. Es gibt ja die These, dass die Menschheit insgesamt an Intelligenz eingebüßt hat die letzten 15 Jahre. Das ist nachgewiesen und nachgemessen worden. Darüber werden wir in einer der nächsten Sendungen berichten. Ich möchte noch auf die Rosa-Luxemburg-Konferenz hinweisen. Die wird am 13.01.2018 in Berlin stattfinden. Es handelt sich mittlerweile um die 23. Veranstaltung dieser Art. Eine konsequente Kritik der neokolonialen Ökonomie zu formulieren ist zentrales Anliegen der 23. Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 13. Januar 2018 in Berlin stattfindet. Afrikanische und andere internationale Intellektuelle, darunter der nigerianische Umweltaktivist und Träger des Alternativen Nobelpreises Nimmo Bassai, der im Heft der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, Titelthema Afrika, der also in diesem Heft zu Wort kommt, und der kubanische Publizist Enrique Ubieta werden unter dem Motto »Die Machtfrage stellen, Auswüchse der imperialistischen Weltunordnung analysieren, aber auch emanzipative Auswege diskutieren«. An dieser Agenda ist natürlich auch Melodie und Rhythmus Kulturprogramm für die Konferenz orientiert. Ich habe die Zeitschrift hier vor mir liegen und werde die nächsten Wochen einige Artikel zu diesem Thema aus dieser Zeitschrift anbieten und thematisieren. Ja, jetzt hast du mich aber sehr erschreckt fast, wo du sagst, dass es Leute gibt, die nachgewiesen haben, dass die Intelligenz der Menschheit insgesamt eingebüßt hat. Ja, was machen wir denn dann? Also man könnte ja auch sagen, das ist nicht so schlimm, ne? Es gibt ja jetzt dann die künstliche Intelligenz, die dann die menschliche Intelligenz ersetzt, und die wird dann hergestellt von den großen multinationalen Technologiekonzernen. Und dann geht's ja trotzdem wieder weiter, oder? Ja, auf irgendeine Art geht alles weiter. Auf irgendeine Art kriegen wir diesen Planeten schon kaputt. Die Studie, die dafür verantwortlich ist, zu behaupten, die Intelligenz insgesamt wäre gefallen, stammt meines Wissens aus der Schweiz. Ich hatte sie letztens hier auf Papier liegen. Ich zitiere mal so kurz aus dem Gedächtnis. Und zwar geht es darum, dass man nachgewiesen hat, dass vor 15 Jahren gab es bei einer Bevölkerungszahl von 10.000 gab es ungefähr 20, 30 autistisch definierte Kinder. Autistisch definiert heißt Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und mit einem Intelligenzquotienten, der unter dem Durchschnitt liegt. In nur 15 Jahren ist dieser Koeffizient angestiegen und das ist alarmierend. Und ich beschließe dieses Niemandsland mit Grüßen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass das Jahr doch intelligenter wird und nicht so dumm bleibt wie das letzte. Wir grüßen unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland natürlich. An erster Stelle Wolfgang und Ruth, Gordon, Leon in meiner alten Heimat Bonn. Wir grüßen Renate und Luis hier in Barcelona. Wir grüßen sogar Armin. Bammel grüßen wir in Hamburg, aus Hamburg. Und wir grüßen viele, viele, viele Leute, die uns seit Jahren treue Hörer sind. Werner, tschüss, agur. Tschüss, dann eben bis nächste Woche. Bis nächste Woche, alles Gute und einen guten Jahresstart. Die heutige Sendung wird etwa ab Montag, Dienstag im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org. Und Leute, die uns gehört haben, para toda la gente que nos escucha y piensa, un programa en alemán, ¿qué es esto? Hay que decir que desde hace 20 años, Contrabanda emite en muchos idiomas. Contrabanda FM tiene programas en alemán, en italiano, en castellano, en catalán, en inglés, a veces en brasileiro, y es un programa digno de una ciudad multicultural, de una ciudad internacional, de una metrópolis que mira más allá de su pequeño rincón. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Tschüss, agur. Ich werde es nie vergessen, Blut an meiner Hand, und du warst getroffen, und ich bin gerannt, ja, das war nur ein Traum. Und die Erde bebte, wird gedrückter Knopf, und der Tanz in der Luft, und ist stolz auf ihren Kopf, ja, das war nur. Oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Sinn, ja so unsichtbar bin ich. Die Soldaten stürmen über einen Berg und du warst getroffen, hast das nicht einmal bemerkt, denn das war Menschheit lacht, nur ein alter Witz. Ich trag dich nach Hause, da wo die Heimat ist, denn das war nur ein Traum. Und ich schrei, dass der Herrgott mich erhört. Hat er es gesagt oder hat er es nicht gesagt? Hat er die Unabhängigkeit ausgerufen? Im Pressezentrum im Parlament haben sich viele Journalistenkollegen nach der Rede fragend angeschaut. Ja, er hat's gesagt, sagen die einen. Schließlich hat er die Unabhängigkeit ausgerufen, das Parlament aber gleichzeitig gebeten, diese zu suspendieren, damit er Zeit zum Verhandeln hat. Nein, er hat's nicht gesagt, sagen die anderen. Dass er den Auftrag der Wähler zur Unabhängigkeit bekommen habe, das hat Puigdemont schließlich schon vergangene Woche nach dem illegalen Referendum so gesagt. Ein gutes Zeichen, dass Puigdemont nicht die Unabhängigkeit verkündet hat, ist die mehr als enttäuschte Reaktion der linksextremen Separatistenpartei KUB. Ihre Abgeordneten wollten keine Zeit mehr verlieren und die Unabhängigkeit jetzt sofort. Puigdemont will aber genau das Gegenteil. Er will Zeit. Diesem Wunsch sollte die Regierung nicht nachkommen. Klar, Puigdemont braucht Zeit, um Vermittler zu finden, für seine Sache zu werben und seine Anhänger wieder zu mobilisieren. Viele Katalanen sind tief verunsichert. Nach dem Weggang von mehreren großen Unternehmen aus Katalonien fürchten sie, die Zeche zu zahlen für die separatistischen Abenteuer ihrer Regierenden. Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres als die Zerschlagung unserer Demokratie. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Deshalb bin ich hier. Willkommen